gewordener Chuck Norris Witz. Ich hab Bin Laden gefunden, doch ihn dann wieder versteckt. Kein Scherz, alles was ich sag ist mein Ernst. Ich hätte weniger Komplexe, wenn ich nicht so klein wär. Also unterstütze ich Kim Jong-il, weil ich Stöckelschuhe für Männer in Mode bringen will. Die meisten finden solche Monologe doof. Ich mach Musik für Klempner, die greifen sowieso ins Klo. Der wahre Erfinder der Relativitätstheorie. Viele glauben, es war Einstein, aber das stimmt nicht. Dann wär das auch mal geklärt jetzt. Edgar mit nem Mikro ist wie ein Frauenarzt mit Herpes. Alles nicht so lustig, wie ich es geplant habe. Zu sagen, ich wär erwachsen, würde ich mir nicht anmaßen. Denn ich bin noch ein Kind. Edgar Wasser bekommt keine Frauen ab, aber katholische Pfarrer. Und Edgar Wasser hat den Funk, hat den Funk. Und seine Flows haben den Funk, seine Flows haben den Funk. Und Edgar Wasser hat den Funk, und seine Beats haben den Funk, seine Beats haben den Funk. Und Edgar Wasser hat den Funk, und seine Flows haben den Funk, seine Flows haben den Funk. Edgar Wasser hat den Funk, hier. Ich habe den Funk, hier. Ich sperre eine Gruppe Nazis mit Nichtdeutschen in ein Haus, zünd das Gebäude an und rufe: Ausländer raus! Yes, yes, der Edgar hieß very sarkastisch and speaks not good English, aber das macht nichts. Ich gehe auf eBay und biete Parole: pädophile Kannibalen essen Kinderportionen. Ich sehe die Dinge einfach niedlicher. Dritte Weltländer bestehen für mich aus Polemikern. Leute suchen nach einem Sinn in meinen Texten. Ich konnte bisher auch selbst leider keinen entdecken. Doch ich hab jemanden beauftragt und losgeschickt, aber irgendwie meldet sich dieser Kolumbus nicht. Nur Geduld, obwohl ein paar Jahre sind jetzt. Edgar mit nem Mikro ist wie ein Zahnarzt, der blind ist. Doch es gibt schlimmere Situationen. So wie Luke, ich bin doch nicht dein Vater, du bist Hitlers Sohn. Und Edgar Wasser hat den Funk, seine Flows haben den Funk, seine Flows haben den Funk. Und Edgar Wasser hat den Funk, und seine Beats haben den Funk, seine Beats haben den Funk. Und Edgar Wasser hat den Funk, und seine Flows haben den Funk, seine Flows haben den Funk. Edgar Wasser hat den Funk, ich habe den Funk hier. Und Edgar Wasser hat den Funk, und seine Flows haben den Funk, seine Flows haben den Funk. Und Edgar Wasser hat den Funk, und seine Beats haben den Funk, seine Beats haben den Funk. Und Edgar Wasser hat den Funk, und seine Flows haben den Funk, seine Flows haben den Funk. Edgar Wasser hat den Funk, ich habe den Funk hier.